der Überlieferungen nach von 1490 bis wahrscheinlich 1559 gelebt hat. Sein Todesdatum ist nicht genau bekannt. Er ist bei seinen Reisen quer durch Nordamerika und Mexiko auf die sagenhaften 7 Städte aus Gold. Da wohl nur aus reinem Zufall gestoßen. Oh, aha. Ja, und weiter? Nach de Vacas Rückkehr in seine Heimat und infolge seiner Berichte wurde vom spanischen König eine Expedition ausgesandt, um die goldenen Städte zu finden. Aha. Doch, man hat sie nie gefunden. Ja. Oh. Aber das Gerücht hielt sich hartnäckig. Und zum Symbol all dieser 7 Städte wurde eine einzige Siedlung. Cibola, die Stadt aus Gold. Im Laufe der Jahrhunderte stellte man sich dieses oder jenes darunter vor. Goldene Türme in der Wüste oder auch eine goldene Tempelanlage mitten im Dschungel. Na, verstehe. Und was genau hat es mit Ihren aktuellen Forschungen auf sich, Professor? Welche Unterlagen hat Barbara gestohlen? Ich habe versucht, de Vacas Weg in seinem späteren Leben nachzuverfolgen. Und auch den Fortlauf nach seinem Tod. Das heißt, ich machte seine Nachfahren ausfindig und suchte Quellen zu deren Aufenthaltsorten, um herauszufinden, was diese über ihre Vorfahren und die Erzählungen über die goldene Stadt dachten. Naja, und? De Vacas Nachfahren haben tatsächlich Hinweise zur goldenen Stadt von Generation zu Generation weitergegeben.